das kleine Mädchen mit den Zöpfen im Haar. Sie will das Klima retten, wie ist das wunderbar. Doch was steckt dahinter, was ist der wahre Sinn? Lasst euch nicht blenden und schaut genauer hin. Keine Sommer, nur die Fallen auf die Eier. Immer lauter wird der Schrei von Schmerz.